Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Rollenspiel-Podcasts. Mit mir dabei sind der Daniel. Hallo. Und auch der Matthias wieder. Hallo. Und ich bin Patrick und damit sind wir wieder vollständig. Und ich frage auch in die Runde, was habt ihr letzte Woche so getan? Daniel. Ich habe am Wochenende, Neil Gaimans Roman Das Graveyard Book durchgelesen. Also, sehr schönes Buch. Geht um einen Jungen, der auf einem Friedhof aufwächst. Und ist im Grunde wie so ähnlich wie das Dschungelbuch, nur eben, dass er nicht von Tieren, sondern von Geistern aufgezogen wird oder von Friedhofsbewohnern. Wirklich sehr schönes Buch, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich finde, wir sollten irgendwann mal eine Spezialausgabe machen zu Büchern, die empfehlenswert sind. Das könnte durchaus eine etwas längere Folge werden, aber ja, hätte ich durchaus Interesse daran. Dasselbe können wir auch für Filme machen, das lohnt sich auch. Das wäre auch cool. Ich hoffe nur nicht, dass du dann demnächst die ganze Zeit mit Neil Gaiman Büchern kommst. Neil Gaiman ist sehr unterschätzt, gerade im deutschen Markt. Ich kann nur immer wieder bestätigen, wie genial dieser Autor ist. Großartig. Ist das ein Neues von ihm? Ja, das ist das Neueste. Ich bin unheimlich dankbar, dass der Arena Verlag das Buch auf Deutsch rausgebracht hat. In einer sehr schönen Ausgabe übrigens. Es ist so ein Hardcover-Buch und es ist in so einer Metallschachtel verpackt. Und es gibt, glaube ich, sogar ein Hörbuch, das von der deutschen Stimme hier von den drei Fragezeichen Peter Shaw gelesen wird. Ah, cool. Ich habe gesehen, hier Niemandsland gibt es auch als Comic, gibt es das schon länger? Ja, das gibt's auch schon länger. Also ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen. Ich meine, der Roman lohnt sich auch da. Comic kenne ich leider nicht, habe ich noch nicht gelesen. Also. Ich weiß nicht, ob er... das gibt's übrigens mit allem. Also das ist, glaube ich, eine Fernsehsendung früher gewesen, eine Fernsehserie, die er dann in einen Roman umgeschrieben hat und dann den Comic. Ja, ich wollte den Roman lesen, darum habe ich mir den Comic dann nicht zugelegt. Den kann ich sogar empfehlen. Also ja. Ich habe ja nichts dagegen, wenn du hier Neil Gaiman für ihn Werbung machst. Ich mag die Sachen ja auch. Wobei, so viel habe ich jetzt auch nicht gelesen. Aber dieses Graveyard, sagtest du? Ja, Graveyard Book. Hört sich gut an. Das Graveyard Buch. Schön, also wirklich, wirklich sehr schöner Roman. Ja, habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Also ich hatte viel Zeit am Wochenende und ging sehr, sehr gut. Also, schöner Roman. Okay. Bei mir, neben der Tatsache, dass wir am Montag Warhammer gespielt haben, aber darauf gehen wir, glaube ich, nachher sowieso noch etwas ein, habe ich jetzt, am Freitag kam ich spät nach Hause und da habe ich doch tatsächlich Ayman Abdallah gesehen, wie er... die besten Kämpfer aller Zeiten miteinander verglichen. Ja, das war eine geniale Folge. Hast du das auch gesehen? Ja. Boah, als er die haben einen Gladiator also nach alten Techniken ausgebildet und auch so einen Monat musste der diese Diät dann machen hier, dieses merkwürdige Müsli da aus Feigen, Olivenöl und wie auch immer da erfressen. Und ich meine, das war ein übler Typ. Und dann haben die den in diesen drei Gladiator-Stilen trainiert. Und dann musste der, pass auf, am Ende gegen so einen Sicherheitsmann da kämpfen hier. War wohl eine große Nummer, ich habe den Namen noch nie gehört. Auf jeden Fall hatte der so eine richtige Anti-Krawall-Ausrüstung an mit Sicherheitsschild, dicken Helm und so weiter. Und ich glaube, der Gladiator hat gewonnen. Der hat gewonnen, ja. Er hat gewonnen. Das ich meine, interessanter fand ich noch am Ende dann das Duell Ninja gegen Elite-Soldat. Das war cool. Es ging dann irgendwie, es gab vier Missionen, die du schaffen musstest, und ging 2-1 aus. Im Prinzip hätte die Sendung lauten müssen. Und was das für Missionen waren. Ja, die Security ist eigentlich noch besser als der Ninja, weil die haben ihn immerhin besiegt. Aber, hast du diesen dämlichen Schaukampf am Ende gesehen, den dann dieser Elite-Soldat gegen den Ninja gemacht hat? Ja. Die Krux der Folge war doch im Grunde, was war das? Shaolin, dann Sicherheitsleute, Gladiatoren und dann Ninjas. Und genau. Der Kasus war, Ninjas sind die Besten. Genau, das war ja von vornherein schon klar. Da gab es ja noch nicht mal irgendeinen Beweis für. Nein, es wurde gesagt, Ninjas sind die Coolsten, dann kommen Gladiatoren und dann die Shaolin, Mönche oder was auch immer. Das ist, und dann, ist allgemein bekannt. Ja, und dann, außerdem, und dann war Piraten haben aber gefehlt. Ich wollte doch jetzt, also, nehmt mir doch nicht schon weg, ja. Entschuldigung. Das Tolle war, da war ein Physiker dabei, der wurde dazu befragt, ob die Fähigkeiten eines Shaolins jetzt übernatürlich sind oder nicht. zwar. Ah ja, das hättest du sein können. Das hätte ich auch noch gemacht. Ja, das hättest du auch so. Ja, das ist hochwissenschaftlich. Ganz hochwissenschaftlich, ja. Und ich meine, die haben den Physiker auch nicht lange reden lassen, weil er immer wieder darauf gepocht hat, dass das dass das vielleicht eine große Disziplin benötigt, um diese Sachen zu machen, aber nichts mit übernatürlichen Fähigkeiten zu tun hat und auch man dieses Qi, wenn man so möchte, umsetzen kann in die Erweiterung der Blutgefäße, sodass ich im Grunde Blut da staue und ich deswegen sozusagen eine Eisenstange gegen den Nacken überleben kann und ähnliche Dinge. Das war ja noch interessant. Aber wie gesagt, wie groß kann so eine Sendung überhaupt werden, wenn es um die besten Kämpfer aller Zeiten geht? Und wie du gerade sagst, Ninjas werden noch nicht mal mit Piraten verglichen. Das ist eine Schande. Aber ich meine, nach Dead or Alive vorher war das ja eigentlich die logische Schlussfolgerung, danach noch so eine Sendung zu machen. Ja, war ein Filmfreitag, könnte man sagen. In der Tat. Gut. Ja, damit möchte ich schließen. Das war Ayman Abdallah ist schon coole Wurst, das gibt's überhaupt nicht. Ich hab mal Ayman Abdallah gegoogelt, der hat eine Top-Seite. Wobei, ich möchte jetzt natürlich nicht Hits für ihn generieren, aber zu spät. Zu spät. Okay, nächster. Ja, ich habe was Rollenspielbezogenes anzubieten. Ich habe mir vor kurzem ein Reich des Roten Mondes geholt, wieder DSA, ich bin ja sozusagen der DSA-Reporter hier, übers Orkland und das Land am Svelte, so auch der neueste Regionalband, den es gab, inzwischen der 11. Und ihr habt ein paar Folgen hatte ich ja schon mal angedeutet, dass meine Gruppe überlegt hat, da hochzuziehen. Darum habe ich mir gedacht, besorgt ihr mal ein paar Infos dazu. Also ich finde, der Roman ist sehr gut aufgemacht. Das Buch ist sehr gut aufgemacht. Und was ich sehr interessant daran finde, also beim Lesen sind einem schon 1000 Ideen für Abenteuer durch den Kopf gegangen. Und man sieht auch schon bis so ein bisschen aufkommen, was da noch alles für größere offizielle Abenteuer in der Region spielen werden. Also ich bin da sehr gespannt, was da zu dieser Region, die auch ich leider viel zu oft vernachlässigt habe, wo ich aber auch bis auf diese alte Orkland-Trilogie kaum offizielles gutes Material gefunden habe, was da noch kommt. Aber der Quellenbank verspricht schon einiges und bietet auch viele Anreize, sozusagen selber was zu machen. Wobei ich nicht glaube, dass wir da noch hinkommen werden. Aber egal. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen zu deinem DSA-Geschichten. Leider auch nicht. Ja, Entschuldigung. Ich kenne die ganzen Sachen. Aber für die Leute, die eben die Orkland vielleicht noch erobern wollen oder sich angucken wollen, gerade auch in neuerer Zeit, weil das ist, also in der neueren Spielzeit, ist das ein gutes Buch. Also bietet viele Anreize und gibt einen anderen Blick auf manche Dinge in der Region. Ich habe noch diese alte Orkland-Box, da war ein Solo-Abenteuer drin mit einem Ork. Ja, das habe ich mal gespielt. Da sind ja auch noch Gruppenabenteuer drin, irgendwie Teil der 1000 Blumen und so weiter. Die sind auch soweit okay. Aber es sind eben eine Handvoll Abenteuer, die wirklich dann auch da diesen Aspekt bedienen. Und die Orkland-Kampagne ist zwar echt ein Klassiker, aber ist eben auch noch mit entsprechenden Zufallstabellen versehen und basiert eben eher auf Kampf als auf einer schönen Geschichte sozusagen. Glaube ich zumindest. Okay, schauen wir unser heutiges Thema an. Der Tod ist sozusagen unser heutiges Thema. Und zwar genau gesagt der Charaktertod. Was mache ich, wenn einer der Spielercharaktere stirbt? Und ja, wir haben am Montag Warhammer 40.000 gespielt unter dem gnadenlosen Spielleiter Matthias, der uns an ein Nahtoderlebnis bereits am ersten Spielabend gebracht hat. Er wird natürlich sagen, dass wir daran schuld waren, allerdings. Was natürlich absoluter Unsinn ist. Allerdings. An meinen -2 Lebenspunkten, das kann nicht sein. Jedenfalls, wir kommen ja nachher auf Dummheit der Spieler, kommen wir nachher noch zu sprechen. Ich möchte das dann schon mal vorwegnehmen. Jedenfalls hat uns diese Situation die Inspiration für die heutige Episode gegeben und gucken wir uns nochmal den Tod etwas näher an. Ich meine, das ist eine Situation, die durchaus häufiger in einer Kampagne vorkommt und je nach Spielsystem ja auch durchaus öfter passieren kann als vielleicht in manch anderem System. Ich denke da zum Beispiel an Cthulhu, was ja sozusagen als das sterblichste System verschrien ist, was eigentlich nicht stimmt, aber okay. Subjektiv stimmt's. Mit dir als Spielleiter. Ich wollte gerade sagen, das geht doch jetzt auf deine Sterblichkeitsrate eher zurück. Aber das ist wiederum wahrscheinlich eher zurückzuführen, dass wir hauptsächlich One-Shot-Abenteuer spielen und es da vielleicht generell etwas leichter fällt. Gerade am Ende des Spielabends, die Leute gehen hin. Da wird es dann etwas deftiger. richtig. Außerdem bist du einfach zu neugierig. Und ja, das hat dir schon oft den Tod bereitet, Matthias. Öfters den Wahnsinn, aber den Tod nehme ich auch gerne in Kauf. Zumindest am Ende. Dann habe ich damit ja kein Problem. Okay, wie sieht's denn aus mit dem Tod, Patrick? Gerade wenn es in Richtung Kampagnenspiel geht. Ich meine, du spielst ja DSA. Ja, wir spielen ja. Und wie oft sind die Leute schon bei dir gestorben? Noch keiner. Also echt nicht? Nein, bei mir ist noch keiner umgekommen. Die waren schon nah dran, aber umgekommen ist dann am Ende noch keiner. Also einer war mal, lag schon im Sterben, aber ist dann rechtzeitig der Kampf vorbeigegangen und die anderen konnten ihn eben noch stabilisieren und retten sozusagen. Hast du da auf geheimnisvolle Art und Weise nachgeholfen? Seltenst. Unsere Kampagne war bisher noch nicht sehr kampflastig, sagen wir mal so. Wir haben die kampflastigeren Abenteuer kommen jetzt auch erst, was auch mit der Gruppenkonstellation zusammenhing, die eben von der Aufstellung her nicht gerade kampforientiert ist und oder war. Und von daher achtet man natürlich so ein bisschen schon darauf, ob man die dann gleich in Kämpfe schickt, wo man weiß, die überleben sowieso nicht. Mhm. Bei einem Kampagnenspiel ist es ja schon was anderes, weil sich Charaktere, also wir spielen es jetzt seit 22 Spielabenden, die gleichen Charaktere, da sind natürlich ganz andere Bindungen da als bei so einem One-Shot, wie wir es gerade ja schon gesagt haben. Ich wollte gerade sagen, da geht's ja nicht nur, ist ja nicht nur der Unterschied zwischen Kampagnen und One-Shot, sondern auch das System an sich. Dieses epische Heldensystem bei D&D und DSA nehme ich da jetzt nicht raus. Wie du gerade gesagt hast, eine lange Bindung, auch eine lange Planungsphase deines Charakters, auch für die Zukunft. Da sehe ich ähnlich, da ist der Tod vielleicht nicht unbedingt angedacht. Aber, ich sag mal, wie würdest du reagieren, wenn das jetzt passieren würde? Es kommt auf die Szene an. Also, Da kommen wir ja vielleicht einfach mal zu dem, worum man sich streiten kann. Nämlich die Frage, lässt man einen Charakter sterben aus Zufall? Also, weil die Würfel ungünstig fallen. In einer völlig belanglosen Situation. Also, was weiß ich, du schaffst deine Reitenprobe nicht, stürzt vom Pferd und ziehst dir dann so und so viele Punkte zu und bist noch so geschwächt, dass du faktisch damit stirbst. Ja, was geht mein Spieler mit 2 Trefferpunkten, reitet der auch los? Ja. Würde ich wieder unter Dummheit abstellen. Okay, ich meine, das ist jetzt vielleicht. War ein Witz, nein. Ich bin auch, du bist gnadenlos. Ich bin auch kein, also nein. Ich bin auauch kein Fan davon. Ich bin weder ein Fan davon, Leute durch Nebensächlichkeiten sterben zu sehen. Und deswegen mache ich es ungern, aber ich erinnere mich an alte D&D-Tage, da habe ich sogar mal geschummelt, um den dreifachen kritischen Ork-Treffer mit der zweihändigen Axt, jetzt, weil er mir gerade da jetzt nicht reingepasst hätte, dass ich ihn abgewendet habe. Ja, das war kein Standard und habe ich auch nicht unbedingt vor, zu wiederholen, aber ich sag mal, in manchen Szenen, wenn es mir jetzt einfach gerade nicht passt, dass was weiß ich, da so ein dummer Zufallstreffer. Ja. Also das gibt's bei mir natürlich auch mal, nicht immer, dass ich da ist. Also wie gesagt, es gab schon mal auch schon Situationen, wo einer im Sterben lag oder sie nah dran waren, dass man da auch mal bei diesem Kampf gegen die Stadtbüttel, wo die Würfel der Spieler einfach ungünstig fallen und deine atemberaubend gut, und man dann nicht sagt, okay, so ist das Schicksal und so ist das Leben, sondern dann schon sagt, okay, so muss es ja nicht enden. Aber im schlimmsten Fall bist du deinen Spielern ja auch noch dankbar und sagst, boah, die haben sich gut vorbereitet, die haben einen tollen Hinterhalt geplant und oh, jetzt hier so ein Wurf, sofort einen Spieler direkt von den Füßen holen würde. Na, kann ich dann. Ist was anderes, als wenn sie sich durch eigenes Verschulden in so eine Situation gebracht haben. Ja, aber die haben sich doch durch eigenes Verschulden in die Situation gebracht. Ich meine, die waren sich doch der Konsequenzen eines Kampfes bewusst. Ja, in einem Kampf kann man durchaus sterben, das gehört eben dazu. Warum sollte ich eine schützende Hand über sie halten? Das ist eher sozusagen Pragmatismus, gerade in der Mitte des Spielabends, dass ich nicht wegen sowas jetzt anfangen möchte, die Charaktere zu wechseln. Ja, und bei mir kommt da auch dann die Frage zu, sind das Helden oder sind sie es nicht so? Und jetzt muss bei DSA kommt ja noch dazu, da kannst du als Held noch immer von Bauern umgebracht werden, wenn genug davon da sind, die um dich rumstehen. So. Weil auch Bauern massig Lebenspunkte haben. So, und dann stelle ich mir vor, die würden dann von so einem Mob umgebracht werden, vor allen Dingen, wenn die dann noch schlecht würfeln und ich gut würfel. Also bei Savage World zum Beispiel habe ich, wenn wir es gespielt haben, immer einen offenen Würfel benutzt. Da gab es für mich keine Chance zu mogeln. Und die Spieler haben gesehen, wenn die Würfel explodieren und mussten damit leben. Und bei DSA halte ich es durchaus hinterm Spielleiterschirm. Sie wissen nicht, wann ich mogel. Ich mogel auch nicht häufig. Aber vielleicht muss es wirklich nicht immer der Kampf gegen die Büttel sein, die man eigentlich nur so als Zwischending gesehen hat, um da jetzt gleich daran einen heldenhaften Tod festmachen zu können. Okay, ist also sozusagen ein Fall von System Matters. Wie gesagt, bei mir ist das eher, das sehe ich nicht so gerne, bei mir ist das wirklich eher der Pragmatismus. Wenn es die finale Schlacht am Ende des Spieleabends ist, dann habe ich kein Problem zu sagen, tragisch, kritischer. Oh, doppelt kritischer. Ja, hier, was weiß ich, Christian, 20 Schaden, Kopftreffer. Und ich weiß, tot. Dann hätte ich damit keine Probleme, weil ich weiß, das passt dann vielleicht gut in die Szene. Und okay, das ist nicht dieses ganz epische System, wo ich weiß, meine Spieler sind jetzt so stark an die Charaktere behaftet. Die freuen sich vielleicht auch durchaus dann mal mit einem anderen Charakter in das Setting reinzuriechen. Na, das ist nicht D&D und DSA. Ja, so würde ich es im Prinzip auch sehen. Also die Frage, was ist ein heroischer Tod? Und ich finde, so ein heroischer Tod kann ja gegebenenfalls auch einfach dann Spaß machen, will ich jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, man kommt sich doof vor, wenn man wegen blöden Würfelwurf gegen einen kleinen Dorftrottel unterliegt, um es mal zuzuspitzen. Naja, kommt eben darauf an, wie man das eben spielen möchte. Also ich muss sagen, wenn man sich eben der Konsequenz bewusst ist, und oft glaube ich, dass Gewalt eben als Lösungsansatz zu leichtfertig gewählt wird, dann ja, muss man eben auch damit rechnen, dass man stirbt. Also das kann ich für meine Gruppe zum Beispiel auch nicht sagen. Also meine Gruppe versucht auch noch Gewalt zu vermeiden und wirklich, willst du damit sagen, deine Gruppe läuft nicht in ein von Gangs überladenes Gebiet, geht in die nächste Kneipe, wo sich nur Gangmitglieder tummeln, sich kein anderer mehr reintraut, pisst dann die Leute da an, spuckt auf den Boden und erwartet dann heil aus der Bar rauszukommen? Meinst du, sowas macht deine Gruppe nicht? Ist ja unfassbar. Wobei wir jetzt schon fast bei Tod als Bestrafung wären. Nein, ich glaube, ich weiß es nicht. Sie hören es ja jetzt und werden es sicherlich nicht tun. Aber ich glaube, sie wären wahrscheinlich da reingegangen, aber ob sie dann auch die Konsequenz, also da auf den Boden zu spucken und die zu provozieren, ist dann ja noch eine ganz andere Liga, und dass meine Mitspieler ich wollte dir dafür noch einen Schicksalspunkt extra geben, weil du der Einzige warst, der das nicht gemacht hat. Aber weil das stimmt schon. Wie dem auch sei, kommen wir zu dem Tod als Strafe. Also, ne, sagen wir mal, der Spielleiter macht klar, ihr sollt nachts nicht rausgehen. Es ist sehr gefährlich dort draußen. Und dann bringe ich die Spieler um. Wie sieht's denn dann aus? Ich meine, das Stichwort kam jetzt gerade bei meiner Kneipenaktion hier. Und muss ich sagen, das sehe ich nicht als Strafe an. Das war ja so, ich habe die, und das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also dann bringe ich trotzdem eine Situation, in der die Spieler mit den realistischen Folgen ihres Handels konfrontiert werden. Und wenn das heißt, ich habe sie davor gewarnt, hinauszugehen, ja, dann kann ich sie nicht davor hindern, rauszugehen. Dann ist das aber auch vielleicht, je nach Umständen, nicht unbedingt besonders dumm. Dann ist das vielleicht eher, wir schauen mal, ob wir uns damit anlegen können, was das ist. Dann gebe ich denen vielleicht das wäre jetzt so ein Fall gewesen, da hätte ich gesagt, ja, dann gebe ich denen vielleicht mal so eine warnende Szene, in der sie für sich vielleicht noch abhauen wollen. Oder vielleicht wollen sie sich ja auch dann damit anlegen. Aber als bestrafender Tod sehe ich, also ich weiß gar nicht, wie ich das, entweder verstehe ich das falsch oder ich würde das so nie anwenden, weil das kann ich ja auch nicht verstehen. Also ich sag mal, wenn für euch heißt, wenn ihr jetzt euch mit den 15 Leuten angelegt hättet und ich hätte euch da jetzt niedergeschossen, das wäre jetzt Bestrafung gewesen, dann hätte ich das jetzt anders gesehen. Hätte ich gesagt, ja gut, ihr habt euch eben mit 15 Gangmitgliedern angelegt. Das ist also, ne? Das ist jetzt nicht Bestrafung, das war eher also, Tod durch Dummheit. Ja, das Entscheidende ist ja, wir hatten ja selbst bei dieser Szene in der Bar, da war es erstens eine klare Konsequenz, also die wirklich. Genau, und die war bei dieser Bedrohung der Nacht, war das keine klare. Man wusste nicht, was da draußen war. Da war es so ein bisschen Unsicherheit. Es gibt ja auch dann in manchen Regionen einfach auch eine unbegründete Angst davor, nachts rauszugehen und irgendwelche Schauermärchen. Keine Ahnung, kann man ja manchmal auch nicht einschätzen. Aber da hätte ich es auch für eine Strafe gefunden. Das Entscheidende war ja auch, es war ja nicht so, dass du uns da umgebracht hast. Du hast hart und konsequent gespielt. aber es gab für uns ja immer noch den Ausweg, durch die Tür wieder abzuhauen. Also du hast ja dann nicht irgendwelche Leute, die den Tisch vor die Tür geschoben haben und ja, genau, das wäre zum Beispiel eine Aktion gewesen, um euch direkt zu zeigen, hier ist eure Kuh aus dem Weltraum vor die Füße. Ihr habt es nicht so gemacht, wie ich das haben wollte, und hier soll euer Ende stattfinden. Das wäre sozusagen die schlechteste Variante. Das wäre sozusagen der Charaktertod ist hier als Erziehungsmittel missbraucht. Genau, das heißt, genau. Ich als Spielleiter erziehe ich meine Spieler hier. Ja, wenn ihr nicht das macht, was ich sage, dann seid ihr tot. Das ist Unsinn. Also, das ist ein bisschen kindisch, ja. Aber ne, ich sag mal, den wenn ich, das war jetzt vielleicht ein Dilemma, sozusagen den Spielern vorzeigen, da ist jetzt eine Bedrohung drin und dann muss jetzt überlegt werden, habe ich das so stark rübergebracht, dass meine Spieler sich jetzt auch nicht trauen, rauszugehen, hey, dann ist das toll. Aber vielleicht verstehen die das Setting auch so, dass, ja, wir sind aber hier die Helden, ne? Die anderen hier, die ganzen Bauern sagen uns, die trauen sich nicht raus. Ja, natürlich trauen sie sich nicht raus, die sind ja Bauern, aber wir, ne? Wir sind ja die Krieger hier. Wir gehen da draußen und machen da Biest fertig oder was immer da auf uns lauert. Ne? Das kann ich ja dann auch verstehen. Nur dann ist vielleicht mit anderen Mitteln diese Bedrohung zu vermitteln. Ne, sich vielleicht, was weiß ich, dann wären jetzt hier die Wachleute, die würden dann vor euren Augen zerfleischt oder was auch immer, dass ihr dann zumindest wisst, ach du je, okay, das ist, das könnten die mit uns auch machen. Ich glaube, wir sollten uns lieber verziehen. Oder eben, ne, und dann wäre jetzt wieder nicht Bestrafung, aber Konsequenzen tragen, dass man überlegt, hey, weißt du was, wir ziehen mal die Waffen und legen uns jetzt mal mit den Biestern an. Ja, genau. Dann wäre es eine Konsequenz und selbst dann, finde ich, sollte man immer noch die Möglichkeit geben, zu sagen, also einen Rückzug anbieten. Ich finde einen Tod einfach nur als Bestrafung sozusagen, ihr hört nicht auf mich, ist, glaube ich, für beide Seiten frustrierend. Das ist aber nicht, ihr hört nicht auf mich. Das ist sozusagen, da ist ja gerade dieser schmale Grat, dass ich als Spielleiter die Bedrohung vermittle und vielleicht dadurch meinen Spielern erst, also sozusagen mitteile, ja, ihr müsst da in diese Gruft hinein. Also, ne, die Leute trauen sich nicht mehr da rein, weil irgendjemand da einen Untoten gesehen hat. Ich bring's jetzt mal eben auf Fantasy als ein anderes Beispiel rüber. Dann ist das natürlich, kann ich auch so verstehen als Spieler, sagen, hey, alles klar, wir räumen hier, wir gucken uns das mal an. Das ist doch nicht so gemeint. Man stelle sich Spieler vor, denen man sagt, oh, die Leute trauen sich hier nicht raus und die bleiben die ganze Zeit in der Taverne drin. Oder wir trauen uns nicht mehr auf dem Friedhof. Das ist ja auch nicht das, was ich möchte. Es muss eben diese Mischung sein und da muss ich abwägen, wie stark ist diese Bedrohung. Genau, das meine ich. Also ich finde es dann auch in so einer Situation, nachdem du denen schon den Hinweis gegeben hast, wie das Monster die Typen zerfleischt, muss es immer noch die Möglichkeit geben, vernünftig aus der Situation, also vielleicht nicht, also wie gesagt, nicht mogeln. Ich finde, dann ist der Punkt erreicht, wo man sagen müsste, okay, müsst jetzt die Konsequenzen tragen. Aber eben nicht krampfhaft irgendwelche Wege verbauen. Aber da divergieren wir, glaube ich, schon wieder bei dem einen Punkt. Denn wenn ihr jedem in dem Dorf begegnet oder in dem Stadtabteil und die sagen euch alle, wir gehen hier abends nicht raus, ne, noch nicht mal die Gang da und da, die bleiben nachts schön in ihrer Bar, denn die trauen sich auch nicht raus. Und meine Spieler sagen dann, klar, wir gehen jetzt doch nochmal hier, sicher ist es draußen schon Nacht, da ist stockfinster, aber wir gehen mal raus hier. Wir haben hier nämlich unsere tollen Lampen, die 3 Meter in unserem Umkreis leuchten und deswegen hier, ne? Und wir haben automatische Waffen, was soll's, wir gehen raus. Dann ist das, wo war ich stehen geblieben? Dann wäre es konsequent. Dann, genau, darauf wollte ich hinaus. Und dann gebe ich denen jetzt, dann gehen die raus und dann gebe ich denen jetzt sozusagen nochmal einen Hinweis und darauf meine ich jetzt die Szene mit den jetzt nehmen wir mal eben die Wachleute, die eben vor ihren Augen zerfleischt werden. Und du sagtest dann, danach würde ich noch eine Chance geben. Ich glaube, dann wäre für mich Schluss. Dann würde ich entweder sagen, gut, jetzt sehen sie das. Entweder bleiben sie stehen, nehmen es auf. Alles klar. Dann gebe ich denen alles, was die Biester haben. Oder sie nehmen Reis aus. Also das wäre sozusagen meine rote Karte. Das ist, also ne, rot-gelbe, nach dem Motto, okay, ihr habt euch nass rausgetraut und jetzt seht mal, was die Viecher können. Und jetzt habt ihr euch, und jetzt entscheidet ihr euch. Entweder ihr versucht es mit denen aufzunehmen oder nicht. Und wenn ihr es mit denen aufzunehmen versucht, dann ist Kampf. Und im Kampf könnt ihr draufgehen. Und ihr habt gerade gesehen, mit was ihr euch anlegt. Ja, ja, nee, klar, wie gesagt. Ich glaube, so weit liegen wir da nicht auseinander. Also ich finde, man muss den verschiedenen Grade von Warnungen zukommen lassen und wenn die letzte Warnung erreicht ist, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Ich zitiere dazu gerne meinen Unikollegen, der mir die Worte werde ich so schnell nicht vergessen. Die finde ich nämlich ganz fair. Wenn deine Spieler um den Tod betteln, dann musst du denen auch geben. Also ne, lass dich auch als Spielleiter noch nicht verarschen. Und damit meine ich nicht Bestrafung, damit meine ich einfach nur, dass die reale Bedrohung so ausspielen, wie du sie gemacht hast. Ich habe die 15 Leute, so darf ich nicht mogeln müssen. Ich sag mal, ihr hattet einfach nur Glück, dass wir noch nicht das komplette Regelsystem durchgezogen haben. Ich denke, ansonsten wäre das anders verlaufen. Ich glaube, ich hätte auch, das fiel mir jetzt gerade so ein, was Angriffswürfe, Schadenswürfe und so weiter zu mogeln, tue ich mich sowieso sehr schwer, wird auch erstmal nicht passieren. Wo ich aber verstehen könnte, mal, wo man, glaube ich, mal 5 gerade sein lassen könnte, wäre, wenn die Spieler sehen, jetzt, und gerade darauf spiele ich auf so ein Kampagnenspiel an, wo die Leute ihrer Charaktere wichtig sind, die Spieler sehen, ach du Backe, mit was haben wir uns hier angelegt? Das war falsch, wir müssen hier irgendwie schleunigst weg, dass ich den, na, wie wir das Beispiel vorhin hatten, nicht eben sozusagen die Türe verschließe, um nicht mehr aus der Bar zurückzukommen und das Ganze hier bis zum Tod weiterzusetzen, sondern dass ich vielleicht doch noch überlege, oh, ne, da kommt jetzt vielleicht doch noch die Rettung am Himmel. Und wenn ich sozusagen merke, meine Spieler haben sich jetzt offensichtlich hier verrannt und die möchten da jetzt auch raus. Dann könnte ich nochmal überlegen, 5 gerade sein zu lassen und die da auch mit nicht unbedingt unverletzter Haut, aber zumindest nochmal mit allen Gliedmaßen aus diesem Kampf zu entlassen. Okay, wenn wir schon bei den Gliedmaßen sind, gucken wir doch dann mal an, wie der Tod sozusagen als Spielaspekt sozusagen einfließt. Wenn jetzt der Spieler tot ist, oder eben, ja, jetzt kommen wir natürlich dazu, anstatt dass der Spieler eben stirbt, lässt er eben nur einen Arm zurück oder ein Bein. Und gerade bei diesem Warhammer oder dieser Cyberpunk-artigen Kampagnenwelt bietet sich sowas natürlich auch als Lösungsmöglichkeit genau, an. Das ist ja heißt, perfekt, ist ja abgedeckt, tot, genau. Ja. Obwohl der Spieler eigentlich tot wäre oder sagen wir mal eine Nahtoderfahrung hatte, ja, lässt er eben nur seinen Arm zurück. Ich meine, das ist schon ein hartes, ne, ist schon ein hartes Los, aber na gut, man kann es eben technisch ersetzen in so einem Science-Fiction-Universum. Also deswegen würde ich mich jetzt auch, also ich würde mich jetzt nie darauf einlassen, wenn der Spieler mir anbietet sozusagen, ich würde jetzt draufgehen, ich lasse jetzt meinen Arm stattdessen hier. Das ist bereits bei Warhammer jetzt zum Beispiel, oder ich denke mal auch bei den Cyberpunk-Systemen, dann integriert schon. Also es gibt dann die Umstände, wenn du so und so viele kritische Treffer auf dem und den Gliedmaß bekommst, dass du den Arm dann verlieren kannst. Und wenn du noch mehr Treffer darauf passierst, dann bist du eben tot. Und da muss ich sagen, wenn er dann, da mogel ich ja doch dann wieder, wenn ich mich sozusagen auf seinen Deal einlasse und sage, ja, dann du verlierst dann nur den Arm und die unwichtige Nebensache, dass du tot bist, lassen wir dann weg, du lässt nur deinen Arm da nieder. Denn, das hast du gerade überlegt, das ist vielleicht der falsche Ansatz, wenn du sagst, dass ein Armverlust da ja immerhin schon ein schwerer Schlag ist. Nein, bei Warhammer ist es das nicht. Du gibst vielleicht Knete aus, aber wenn du gute Implantate bekommst oder ne, bionische Gliedmaßen, dann können die sogar noch besser als deine ursprünglichen sein. Also als Handeln würde ich es eh nicht sehen. Ich finde es bei, kann ich mir schwer vorstellen nach dem Motto, okay, du stirbst jetzt doch nicht, dafür verlierst du deinen Arm, könnte ich mir in so einem Fantasy-Setting auch nicht vorstellen. Da wären die Auswirkungen natürlich gleich viel schwieriger. Da wäre das maximal was, wo man das szenerisch aufgreifen könnte, theoretisch. Ich würde es aber, glaube ich, auch nicht machen, weil das Problem da dann, neuen Arm oder was auch immer, oder einarmig durch die Gegend zu laufen oder mit einem Holzbein oder was auch immer, passt einfach schwieriger da rein. Du hast, also jetzt mal abgesehen von den regeltechnischen Sachen, die sowas ja nach sich zieht, ist es einfach ein Manko, was in dieser Welt eben nicht einfach aus der Welt zu bügeln ist. Und ich meine, es gibt ja diesen Artikel von Markus Johannes zum Spieler der Tob, da stellt er ganz zu Recht die Frage, wer sich Indiana Jones mit einem Holzbein vorstellen kann. Und ich finde, das muss man dann auch so ein bisschen berücksichtigen. Also ich fände es schwierig, es als, ach nee, du stirbst nicht, ich nehme als Mittelweg, verlierst du deinen Arm, wäre ich auch vorsichtig. Ja, mit. Weil in den Systemen jetzt im Fantasy-Belang oder, ja, wobei Cthulhu, da es nicht so kampflastig ist, könnte ich mir das noch eher vorstellen. Aber nehmen wir mal so ein episches, kampflastiges Kampagnenspiel, DSA, D&D, da wartet doch auf einen Krieger, der gerade seinen Arm verloren hat und deswegen mit dem Leben davon gekommen ist. Das ist doch dann ein Rollenspiel, technisch eine ganz nette Sache, aber machen wir uns doch nichts vor. Der landet doch im Ruhestand. Der wird doch ersetzt dann im nächsten Spielabend. Wahrscheinlich. Allerdings muss man natürlich sehen, in diesem Fantasy-Bereich gibt es natürlich immer die Möglichkeit, durch Zauber eben den Charakter wiederzubeleben. Und da ist ja letztendlich der Tod nichts anderes als ja, eben noch ein anderer Wundzustand. Also, ne, er stirbt ja eben nicht. Also, ich kann ihn ja wiederbeleben. Ist das ein Problem oder nicht? Meinst du das jetzt noch im Zusammenhang mit den Gliedmaßen verlieren oder jetzt so als neues? Ja, ich meine, es ist, der Charakter ist tot. Baue ich einen neuen oder lasse ich ihn wiederbeleben? Ich meine, ich habe ja die Möglichkeit dazu, ihn wiederbeleben zu lassen. Auch nicht in jedem System, ne? Ja, und dann sind jetzt die Magi... Bei D&D zum Beispiel ist es durchaus möglich. Ja, jetzt mit einer Stufe weniger oder was, ne? Solche Sachen. Und da hatten wir uns schon mal drüber überlegen, das hatten wir doch schon mal in der Folge, dass diese Stufenabzüge einfach nicht, also das funktioniert dann nicht. Weil die meiner Meinung nach immer auf stärktechnisch auf einer Höhe sein sollten, die Spieler. Also und, ich würde. Okay, also ja. Das ist aber jetzt nicht auf das Problem selber, dass der Spieler rollenspieltechnisch die Möglichkeit hat, seinen Charakter wiederzubeleben. Hat mir noch nie gefallen. Ja. Habe ich sozusagen was gegen, mag ich nicht. Aber ich weiß natürlich, da muss man sich dann anpassen. Das Setting lässt es zu, dass der sozusagen aus den unendlichen Weiten der des auf welchen Himmeln oder Ebenen der jetzt gerade verweilt, dass er sagen kann, oh, da lädt mich ein hochstufiger Priester ein. Ja gut, dann fahre ich doch in meinen alten Körper zurück und setz meinen alten Weg fort. Ja, also würde ich eh nicht sehen. Also für mich ist der Tod dann auch schon was Endgültiges. Ich würde dann auch nicht mit Dingen arbeiten, wie der nächste Charakter hat so und so viele Erfahrungspunkte weniger oder sowas. Der steigt genauso wieder in die Gruppe ein, also was die Erfahrungspunkte angeht. Und also ich halte auch nicht viel davon von Wiederbelebungsgeschichten, weil dann verliert der Tod auch seinen Wert. Klingt jetzt doof, aber er verliert ihn im Prinzip. Er verliert an Bedeutung. Ja, ein Problem hast du, wenn du diesen Stufenabzug weglässt und die Leute sich dann ständig wiederheilen, dann hat ja der Tod überhaupt keine Konsequenz. Sozusagen ohne Stufenverlust, also der Stufenverlust ist jetzt gerade bei D&D ja ein wirksames Mittel gewesen, damit du dir schon überlegst, ja, hole ich den jetzt aus der Versenkung oder fange ich ja, an? Ja, also für sowas ist es dann wahrscheinlich richtig, um nicht, wie gesagt, dieser Bade bei The Gamers, der dann da auf einem riesigen Haufen aufgestapelt wird, damit die anderen sich hinter dem verstecken können. Ja gut, das ist da jetzt überspitzt gewesen, aber klar, um nicht zu sagen, hier, ich belebe meinen einfach immer wieder, sondern um dem Tod eben so einen Wert zu geben. Klar, in dem Zusammenhang passt das. Allerdings muss der Tod natürlich nicht das Ende bedeuten. Es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Dinge, wo der Tod der Anfang sein kann. In Deadlands zum Beispiel kann der tote Charakter durchaus als Verdammter bzw. als Untoter zurückkehren und kann dann sozusagen weiterspielen. Was sogar mit so einem Albtraum-Szenario verknüpft ist. Eine sehr interessante Geschichte übrigens. Es gab auch mal ein D&D-Kampagnen-Set, in dem man Geister gespielt hat. Das hieß Ghost Walk, meine ich. Fand ich auch ganz interessant. Ist diese als Untote wiederkommen, ist das dann eine einmalige Geschichte oder wie kann ich mir das vorstellen? Also jetzt sterbe ich, dann werde ich wiederbelebt, komme da als Zombie sozusagen hoch, kann mein altes Zeug weitermachen. Mhm. Ja, und was ist dann? Dann bin ich dann besser als vorher, weil ich ja schon tot bin, oder? Du hast natürlich Nachteile. Du bist eben tot. Das sieht man dir auch an. Es ist im Hintergrund verknüpft. Das heißt, du führst einen Kampf aus gegen einen Manitou. Und es kann auch sein, dass du gar nicht wiederkommst. Du musst nach dem Tod musst du eine Karte ziehen, meine ich. Und je nachdem, welche Karte du ziehst, kann es sein, dass du eben wieder sozusagen wiederbelebt wirst. Und du hast ein paar Vorteile, du hast allerdings auch Nachteile. Das ist dann wieder mit diesem, ja, mit diesen wichtig, Savage Worlds ja, Dingen. Wichtig ausgeben. Ist, aber dann kann ich ganz normal nochmal draufgehen und dann ist komplett vorbei. Oder werden da nochmal Karten gezogen? Und ich kann theoretisch. Nee, dann ist der gemeint. Ich meine, dann ist der tot. Ja. Ne? Also, weil dann ist das okay, dann ist das aber ja nichts allzu Wildes. Dann ist das eine nette Spielmechanik. Ne, sozusagen einmal wiederbelebt zu werden als Untoter, ganz nett, aber spätestens dann warten wirklich die ewigen Jagdgründe auf den. Ja, richtig. Es gibt aber noch eine Methode und die fand ich eigentlich wirklich sehr nett, wenn es darum geht, sozusagen, dass der Tod nicht umsonst war, des Charakters, egal wie er gestorben ist. Das ist sozusagen, dass seine Legende weiterlebt. Nehmen wir mal an, der Charakter ist jetzt gerade gestorben und dann nehme ich den Charakterbogen vom Toten und lege zwei Punkte, also zwei von diesen Glasperlen sozusagen, auf seinen Charakterbogen und dann noch eine Glasperle zusätzlich zu der Anzahl der Spielabende, die er bisher da war. Das ist sozusagen der Legendenpool, den man dann hat. Und dann können sich die anderen Spieler an diesem Pool bedienen und ja einen von drei Effekten hervorrufen. Die könnten zum Beispiel einen Punkt nehmen, um eine Probe auf eine Fertigkeit zu machen, die sie selbst als Charakter nicht haben, die der Verstorbene aber hatte. Und diese Probe würde dann sofort gelingen. oder sie könnten einen Punkt nehmen und ja, so Hilfe bekommen. Es gibt ja bei gewissen Systemen gibt es sozusagen Erleichterungen, wenn zwei Leute die Tür versuchen einzurammen oder wenn zwei Leute versuchen zu klettern und sich gegenseitig helfen. So, dafür könnte man auch einen Punkt nehmen. Der Verstorbene würde sozusagen, eine geisterhafte Hand würde er ihm reichen oder sowas in der Art. Oder eben, man könnte eben auch einen Punkt opfern, um so ein Story-Element zurückzubringen, was der verstorbene Charakter mir früher einmal erzählt hat. Und das könnte man dann auch wieder einweben in die Geschichte. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee, wenn du die Spieler dafür hast und die das dann bedienen können, die dann dich sozusagen auch nicht daran erinnern muss, dass sie vielleicht auch eben mal kurz erzählen, warum sie diese Fertigkeit jetzt übernehmen ja, können. Genau, ja, genau, genau. So ein kleines Story-Element. Genau, also das wäre eine Sache, das würde ich doch ohne weiteres mal ausprobieren. Aber ich sag mal, dafür musst du die Spieler auch haben, die das zu schätzen wissen und die das dann auch nutzen. Ja, aber sonst, dann bietet es, glaube ich, eine ganze Menge, weil du dann so diese so Flashbacks noch bekommst, die das Ganze auch im Nachhinein sozusagen den Charakter noch ausgestalten, womöglich. Also im optimalsten Fall. Als wir damals am See saßen, hat er mir erzählt, das und das und das und das. Ja, genau. Also im Grunde, ne, seine Legende lebt weiter. Und die Geschichte ist ja auch, dass sich dieser Pool ja nur durch gewisse Art und Weisen wieder auffüllen kann. Also eigentlich füllt er sich nicht auf, aber er kann natürlich aufgefüllt werden, wenn man zum Beispiel Aufgaben, die der verstorbene Charakter noch erledigen sollte, für ihn vollendet. Seine Queste wird weitergeführt und so weiter. Das finde ich von der Idee her, finde ich das ganz nett. Die Sache ist, wurde ich jetzt hellhörig, als du gesagt hast, man könnte wieder auffüllen. Weil dann hätte ich mir das auch so gesagt, ja gut, dann lege ich einmal das Charakterblatt da in der Mitte mit den Punkten drauf und dann werden die Spieler einen Abend, den Abend genau, in dem der Spieler gestorben ist, daran erinnert, was der konnte und wozu der da war. Und im nächsten Spielabend sollte man nie wieder von ihm hören. Theoretisch kann man das doch weitertreiben und jeden weiteren Charakter, falls man so eine hohe Sterberate hat, da auch immer wieder drauf packen. Und dann vielleicht sogar noch den alten Charakter nutzen und das sozusagen immer wieder in Erinnerung rufen, dass da ja ne, dieser Pool ist und dass da die alten Leute sind, mit denen man mal zusammengearbeitet hat. Und dann kommt man vielleicht sogar noch auf den, was weiß ich, dann hat man vielleicht schon 3, 4 Tote und dann sagt man, oh, aber da ganz unten, den kannte ich ja auch noch, von dem könnte ich auch noch die Fertigkeit dann jetzt nutzen. Ja, es geht also schon darum, dass der Charakter wirklich auch sichtbar, ne, als Toter sozusagen noch auf dem Spieltisch liegt. Also das ist ein wichtiger Faktor. Und der bleibt auch nicht nur diesen einen Abend da. Der bleibt da so lange, bis keine Punkte mehr da sind. Ah, okay. Okay, das ist gut, ja. Das ist, also so ist das Konzept. Also fand ich ganz interessant. Ist wirklich eine nette Geschichte, wenn man dem Tod etwas mehr verleihen möchte und etwas mehr Erinnerung verleihen möchte. Also allgemein sollte man vielleicht, um nochmal da auch einen anderen, sollte man natürlich dafür sorgen, dass die Spieler nicht denken, der Charakter wäre sinnlos gestorben. Also oder vielleicht so gesagt, also entweder man bringt dem Charakter wirklich ein tolles Ende, sodass dann der Spieler sagen kann, okay, die Situation war toll und das passt zu ihm, oder man sorgt eben vorher dafür, dass man sich sagt, okay, der ist jetzt tot, aber ich wollte sowieso schon immer mal das und das ausprobieren, also vielleicht Anreize für andere Charaktere in dieser Welt anzubieten, Willst du damit andeuten, ich soll, wenn ich der Spielleiter bin, jetzt darauf Acht geben, wie der Spieler umkommt, weil so könnte das nicht von ihm gewollt sein? Wenn er jetzt von dem Penner, dem er nicht die Drohne geben wollte, sozusagen in den Rücken geschossen wurde. Ich meine, das ist wirklich keine tolle Art zu sterben, aber ich sag mal, vielleicht hat er ihn wirklich hat er ihn beleidigt oder ähnliches. Ich weiß ja nicht. Mir geht es vielleicht darum, deutlich zu machen, es sollte nicht so die Situation ankommen, weil dem Spieler Frust aufkommt, weil ich glaube, sowas schädigt ein Gruppenklima. Ja, aber der ist ja nicht einfach so gestorben, das ist das. Also da sehe ich nicht ein, ihm jetzt, ich sag mal, ich reite darauf herum, es gibt halt nun mal auch Szenen, wo die Spieler dafür selbst verantwortlich sind. Wie der Daniel sagte, für die Risiken eines Kampfes verantwortlich sind. Und ich weiß nicht, da jetzt jedes Mal die Umstände zu stricken, dass ich dem Spieler jetzt sozusagen um den Mund rede und sage, ja, das ist aber hier eine schöne Szene oder ich lasse dich nochmal für den Freund sozusagen die Kugel abfangen oder ähnliches. das ist nur eine der Möglichkeiten. Klar, du kannst auch solche Szenen da einbauen. Nur sowas frustet natürlich, wenn du nicht ahnst, dass wenn du dem Typen da nicht dein bisschen Geld in den Beutel wirfst, dass du dann ein Messer in den Rücken bekommst und daran stirbst, würde mich das als Spieler, glaube ich, schon frustrieren, wenn ich da deswegen... War ein schönes Beispiel, ne? Ja, aber ich glaube, es wird mich wirklich... sehr, sehr gut, ja. Das wird mich, glaube ich, sehr frustrieren als Spieler, würde ich mir sagen. Da hatte ich ja... Nee, das wird mich auch frustrieren, weil das ist hier die Spielleiterwillkür hier. Das war doch ein Witz, hatte ich so in Ordnung. Ja, nein, das ist ja schon richtig. Und man muss es auch nicht kampfhaft so hinbiegen, dass es heldenhaft wirkt. Aber wenn du merkst, irgendwie dieser Kampf, den kann er nicht mehr überleben, oder der Spieler dir womöglich, wie auch immer, ein Signal gibt nach dem Motto, okay, sorg dafür, dann finde ich, kann man das als Spielleiter durchaus aufgreifen. Ich weiß, wir hatten ja diese Szene schon mal mit der Scheune, die dann verteidigt worden ist von unserem Paladin, glaube ich, du, Daniel, ne? Der die Scheune verteidigt hat und die Untoten kamen darauf zu und es waren Massen und so weiter. Sowas ist natürlich eine Szene, wo du sagen kannst, okay, er kämpft dann bis zum letzten Atemzug, um die Unschuldigen in der Scheune zu retten und zu schützen und so. Das ist natürlich so ein Element, wo du sagen kannst... Ich mach kurz ein Beispiel auf. Die Leute werden von einer ganzen Gang jetzt hier verfolgt und einer der Spielergruppe sagt jetzt, ich bleib stehen und halte jetzt sozusagen auf und weiß, das ist sein Ende. Ja, dann ist das natürlich eine Einladung und dem Spieler wenigstens sozusagen das Ganze dann so schön wie möglich zu machen, eine tolle Szene noch zu beschreiben, in der er da um sein Leben kämpft, mehrere mit sich reißt und ähnliches, das Ganze toll zu beschreiben. Also das ist das klar, das würde ich dem, ne, dann hat er sich sozusagen aber auch das im Grunde verdient, für durch tolles Rollenspiel das Ganze jetzt, also gut aus der ganzen Szene auszutreten. Darauf wollte ich im Prinzip hinaus. Und ja, und wie gesagt, womöglich durch das Setting und durch die Welt, die Spieler, wenn sie noch nicht kennen, kennenlernen, zu sagen, okay, ist zwar blöd, ich hab den gerne gemocht, aber jetzt will ich was anderes ausprobieren, was ich vorher noch nicht gemacht hatte. Weißt, ich habe vorher den Krieger gespielt in der Gruppe und habe gemerkt, irgendwie Magie ist auch was Interessantes, dann spiele ich das nächste Mal Magier. So, dass du sagen kannst, es ist zwar blöd um den Charakter und der Spieler, das ist für die Situation auch blöd, aber der Spieler hat was, worauf er sich freuen kann in gewisser Weise. Da hätte ich theoretisch sogar nichts gegen. Ich meine, ist das nicht sogar etwas, was man vielleicht mit dem Spielleiter vorher abklären kann? Wovon man ihn in Kenntnis setzen kann? Vielleicht kann er dann schon was, kann man mit ihm was absprechen oder er könnte was Tolles vorbereiten. Eine tolle Abschlussszene für den Spieler selbst. Wenn er schon, ist jetzt vielleicht ein bisschen außerhalb, aber wenn der Spieler schon weiß, dass er diesen Charakter sterben lassen möchte, dann muss er das nicht mit Ach und Krach machen. Dann könnte man ihm vielleicht Gelegenheit dafür bieten. Ja, womöglich. Also wenn er ihn wirklich sterben lassen will und nicht nur sagt, wäre ganz nett, sozusagen. Ja, okay, das muss natürlich geklärt werden, ja. Ja, gut, aber ansonsten haben wir es, glaube ich, oder? Ja, der Tod kann also auch ein Anfang sein. Und bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, noch ein paar kleine Hinweise. Matthias? Ich habe leider das Review von dem Herrn nicht gelesen. Das muss jemand anders kurz sagen. Ich habe mein iTunes nicht mehr da. Patrick. Ja, ich habe es gerade vor mir. Markus Johannes hat uns bei iTunes mit 5 Sternen bewertet. Und ich kann es ja, also Diskussion über das Rollenspiel auf höchstem Niveau, wer als Spieler oder Spielleiter Inspiration, Tipps oder das einfach ist, nur ein wenig Unterhaltung sucht. Es ist dreiste eigentlich. Das ist schon Sarkasmus. Ist das genau richtig. Nein, ich will es ja nur wiedergeben. Das ist wissenschaftliches Zitieren und Aufruf, uns dann natürlich weiter Kommentare darüber oder auch anders zukommen zu lassen. Nur bei iTunes ist natürlich, sieht man es nicht immer als im Blog oder sowas. Darum. Ja, und dann haben wir noch etwas, und zwar unsere Kollegen vom Ausgespielteam haben sich jetzt bis Oktober in eine Sommerpause verabschiedet und ja, wir wünschen euch da eine erholsame Zeit sozusagen und und die Idee dabei war, die aufkam, war ein Crossover vielleicht mal zu machen. Vielleicht habt ihr Hörer da ja auch noch die ein oder andere Idee, was man da gemeinsam machen könnte. Die Podcasts sind ja womöglich vielen bekannt. Und wir freuen uns da über Anregungen und greifen das gerne auf. Ja, und ich möchte aber auch nicht unerwähnt lassen, dass der Link in diesem Kommentar auf unsere Seite nicht funktioniert. Das ist der dürfte jetzt bestimmt schon wieder in Ordnung sein. Hoffen wir es. Auf der anderen Seite, die haben uns ja auch richtig verlinkt. Das funktioniert ja. Ja, ja, natürlich. Genau. Vielen Dank. Ja. Dann seid ihr, wir haben sie auch verlinkt. Vielen Dank für die Werbung, auch für die anderen Kommentare. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Genau. Tschüss. Ich hoffe, die neue ausgespielte Folge kommt dann bald. Ja, wird bestimmt spannend.